jedes Leben Computer ist die Welt. Online-Gamer sind wir. Ich bin ein Gamer. Heute gehe ich die Bullen schlagen. Und morgen? Morgen bin ich eine Prinzessin. Und Mario muss mich retten. Online-Gamer sind wir. Online ist Leben. Online-Gamer sind wir. Online ist Leben. Online-Gamer sind wir.